Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4. Von Friedrich von Schiller und Christian Gottfried Körner. Jena, 1. März 1790. Du wirst schon aus meinem langen Stillschweigen schließen, dass unterdessen manches mit mir vorgegangen sein müsse, und du schließest recht. Ich bin ein sechstägiger Ehemann, am letzten Montag als den 22. wurden wir getraut, und nach einer Zerstreuung von 8 Tagen ist dies der erste ruhige Augenblick, den ich dir widmen kann. Nicht als ob wir in dieser Zeit in Saus und Braus gelebt hätten, es ging alles ganz still und häuslich zu, aber meine Schwiegermutter war diese Woche über hier und einige Besucher aus Weimar, die ersten Einrichtungen kamen dazu, die mich nicht recht zum Schreiben kommen ließen. Verlange jetzt noch keine weitläufigen Details über meine innere und äußere Veränderung. Ich bin noch in einem Taumel und mir ist herzlich wohl dabei. Das ist alles, was ich dir für jetzt von mir sagen kann. Die Veränderung selbst ist so ruhig und unmerklich vor sich gegangen, dass ich selbst darüber erstaunte, weil ich mich bei dem Heiraten immer vor der Hochzeit gefürchtet habe. Ich weiß nicht, ob ich dir schrieb, dass ich nach Erfurt gehen würde, um meine Frau dort abzuholen und den Koadjutor zu besuchen. Diese Reise ging vor 12 Tagen vor sich, und ich lebte 3 angenehme Tage in Erfurt in Gesellschaft meiner Frau und Schwägerin, welches mich nach und nach daran gewöhnte, von ihnen ungetrennt zu sein. Da man uns überall, wo wir hinkamen, als ein Paar ansah und der Koadjutor besonders einen innigen Anteil an unserem Verhältnisse nahm, so verschönerte mir dieses meinen Aufenthalt in Erfurt gar sehr. Am vorletzten Sonntag fuhren wir nach Jena und den Montag darauf meiner Schwiegermutter entgegen, die von Rudolstadt kam. Noch unterwegs ward die Trauung in einer Dorfkirche bei Jena bei verschlossenen Türen von einem kantischen Theologen, dem Adjunkt Schmidt, verrichtet. Ein sehr kurzweiliger Auftritt für mich. Das Geheimnis ist ganz über meine Erwartung geglückt, und alle Anschläge von Studenten und Professoren, mich zu überraschen, wurden dadurch hintertrieben. Mit meiner Schwiegermutter verlebten wir nun noch einige angenehme Tage, und da unsere Einrichtung gleich ordentlich gemacht war, so gaben wir schon die ersten Tage ein volles schönes Bild des häuslichen Lebens. Ich fühle mich glücklich, und alles überzeugt mich, dass meine Frau es durch mich ist und bleiben wird. Meine Schwägerin bleibt bei uns, aber ich musste ihr ein anderes Logis mieten, weil es mir zwischen jetzt und Michaelis noch an Zimmern fehlt. Unsere Einrichtung ist gut ausgefallen, und ich gefalle mir in dieser neuen Ordnung gar sehr. Meine Frau hat eine Jungfer und ich einen Bedienten, die mir beide nicht mehr zu unterhalten kosten als dir ein Bedienter in Dresden. Mit der Kost und dem Übrigen wird es bleiben, wie ich dir schon geschrieben habe. Was für ein schönes Leben führe ich jetzt. Ich sehe mit fröhlichem Geiste um mich her, und mein Herz findet eine immerwährende sanfte Befriedigung außer sich, mein Geist eine so schöne Nahrung und Erholung. Mein Dasein ist in eine harmonische Gleichheit gerückt, nicht leidenschaftlich gespannt, aber ruhig und hell gingen mir diese Tage dahin. Ich habe meiner Geschäfte gewartet wie zuvor und mit mehr Zufriedenheit mit mir selbst. Jetzt darf nur noch eine Veränderung geschehen, so habe ich nichts von außen mehr zu wünschen. Von dem Koadjutor kann ich alles hoffen, er hat sich von freien Stücken gegen mich über den bewussten Punkt herausgelassen und mir in bestimmten Worten gesagt, dass er darauf zähle, mich in Mainz um sich zu haben und mir eine Existenz, wie sie für mich gehöre, dort zu verschaffen. Er wüsste auch nicht, setzte er hinzu, wozu den Fürsten ihre Hilfsmittel nützten, wenn sie sie nicht dazu gebrauchten, vortreffliche Menschen um sich zu versammeln. Aber auch ohne jede Privatrücksicht ist der Koadjutor ein überaus interessanter Mensch für den Umgang, mit dem man einen herrlichen Ideenwechsel hat. Ich habe wenige Menschen gefunden, mit denen ich überhaupt so gern leben möchte als mit ihm. Er hat meinen Geist entzündet und ich, wie mir vorkam, auch den seinigen. Zwar scheint er mir etwas Unstätes und Schwankendes zu haben, und darum dürfte er nicht dazu gemacht sein, eine Materie mit Gründlichkeit zu erschöpfen, aber seine Blicke sind hell, rasch und weit verbreitet, und dies macht ihn desto genießbarer im Gespräch. Meine Frau und Schwägerin hat er sehr lieb, und sie haben ihn wirklich erobert. Er malt gar schön und erlaubte den beiden, ihn malen zu sehen. Er legte ein Gemälde an, welches auf unsere Heirat Beziehung hat. Es ist ein Hymen, der unsere Namen auf einen Baum schreibt, in der Nähe die Hippokrene und die Attribute des Trauerspiels und der Geschichte. Das Gemälde ist Lottchen bestimmt und in 14 Tagen sollen wir's haben. Eine Madonna hat er gemalt, die wirklich ganz vortrefflich ist. Huber hat mir heut auch geantwortet und mich erfreut es herzlich, dass unser Verhältnis sich wiederfindet. Aber wie konnte es anders kommen, wenn es einmal etwas Wirkliches war? Ich glaube fast an jede Freundschaft, die auf den Charakteren ruht, denn man bleibt einander immer notwendig. Huber scheint mir einen großen Wert auf das heimliche Gericht zu legen, und das ist mir nicht lieb. Was ich davon gelesen, befriedigt mich nicht. Die Aufnahme wird seine Erwartung täuschen, und auch wegen ihm selbst wünschte ich, dass er ein strengeres Ideal hätte. Meine Frau und Schwägerin grüßen dich herzlich und empfehlen sich Minna und Dorchen. Grüße M und D schönstens von mir. Wollte mir Dorchen eine Kopie von meinem Bilde zukommen lassen, so würde sie mich sehr verbinden. Meine Schwiegermutter wünscht es zu haben und ich möchte ihr gern diesen Wunsch erfüllen. Lebe wohl, ich schreibe dir bald wieder. Willst du so gut sein und diesen Einschluss an Müller schicken? Dein S.